Sommer 1974. In Persinens Wohnung sitzen, im Schatten. Sonnenflecken auf dem Boden. Der Projektor surrt leise. Ein Bild vor meinen Augen. Ein Schmerz im Unterleib. Persinens Stimme in meinem Kopf. Wir fahren jetzt los. Was? Wir fahren jetzt los. Persinens roter Kleinwagen in der Sonne. Wir steigen ein. In meiner Erinnerung sehe ich Persinen am Steuer sitzen. Mich selbst auf dem Beifahrersitz sehe ich nicht. Die Sonne hängt über uns. Persinen redet. Hektisch und eindringlich. Unsere Bekanntschaft, unsere Begegnung, unser Zusammenfinden. Wie er es ganz am Ende immer wieder genannt hat. Es muss jetzt sein, richtig. Es muss jetzt, verdammt. Siehst du doch, du sagst doch auch, dass es jetzt sein muss und dass... Und dass es keinen Sinn hat, dagegen anzugehen, sondern dass wir... Dass wir es tun werden, gemeinsam tun werden. Hörst du mich? Gemeinsam. Gemeinsam und jetzt. Genau jetzt. Die Landstraße unter der Sonne, hinter der Windschutzscheibe. Persinen stöhnt leise und summt vor sich hin und signalisiert mir, in eine bestimmte Richtung zu schauen. Durch das Fenster auf der Fahrerseite. Ich sehe, was Persinen mir zeigen will. Bereit? Was meinst du? Jetzt. Jetzt. Das auf dem Weg liegende Fahrrad. Ich laufe. Hebe das Fahrrad auf. Rücke den Lenker zurecht. Gehe einige Schritte in das Feld und sehe Persinen auf dem Mädchen. Persinens entblößter Hintern. Und die Beine des Mädchens. Das Mädchen, das reglos liegt und Persinen anstarrt. Persinen, der sich über das Mädchen beugt und ihm die Kehle zudrückt. Ich gehe einen Schritt in Persinens Richtung. Ich. Muss wegschaffen. Nein, nicht. Nein. Verschwinden lassen, die muss weg. Nein, bitte. Jetzt hilf mir, du Arsch! Persinen, der das Mädchen den Fahrradweg entlang schleift. Es hilft mir doch, Mann! Mach den scheiß Kofferraum auf! Nein. Nein. Loch! Persinen wirft das Fahrrad in das Feld. Weg hier! Ich betrachte das Fahrrad im Feld. Willst du hier bleiben oder was? Ich steige ein. Auf der Heimfahrt hat er geschwiegen und geschwitzt. Ich habe es gerochen. Ich rieche es auch in der Erinnerung. Persinen hat geschwitzt, wie ich noch nie einen Menschen habe. Sein graues Hemd war durchnässt und hat an seinem Körper geklebt. Ich habe nicht geschwitzt. Ich habe gezittert. Er ist kalt gewesen. Ich habe neben Persinen im Wagen gesessen, habe begonnen, die Häuser wiederzuerkennen, die vorbeiflogen, die Straßen, auf denen wir fuhren. Und ich habe an das Mädchen gedacht. An den Moment, in dem Persinen es ins Wasser hat hinabsinken lassen. Das Schweigen von Jan Kostin Wagner. Regie Annette Kurt. Juni 2008. Ein lauer, warmer Abend. Die Kinder rennen unermüdlich zwischen der Sauna und dem See hin und her. Sie fangen an, wobei der zu Fangende wohl immer mein Sohn Akku ist. Die Mädchen begraben ihn unter sich und kitzeln ihn und Akku lacht und bleibt ansonsten ungerührt und springt schon wieder ins Wasser und die Mädchen folgen. Sie schwimmen weit raus. Ihr Lachen verklingt in der Ferne. Und Marietta, meine Frau, ruft ihnen nach. Seid bitte vorsichtig. Kann doch nichts passieren. Wer nimmt noch Fleisch? Avi. Ja, gerne. Du dich auch, Becker? Ja, dann auch noch eins. Die haben gute Leute, aber die machen einfach nichts draus. Glaub mir, das wird wieder nichts werden. Verletzungspech. Wo wir dabei sind, Timo, lass doch mal die Kiste laufen. Die U21 hat heute ein Fest. Klar, wenn die Frauen nichts dagegen haben. Was? Du guckst dir sogar die Juniorenspiele an? Hm? Nur wenn der Nachwuchs gut ist, wird irgendwann mal vorne mitspielen. Das Spiel auf dem Bildschirm wirkt ermüdend und die Wärme des Abends hüllt mich ein wie eine Decke. Marietta bringt Eiscreme, die Kinder reden durcheinander. Auf dem Bildschirm sehe ich einen Nachrichtensprecher. Halbzeit vermutlich. Marietta stellt mir eine Frage, die ich wie durch einen Schleier wahrnehme, denn ich sehe etwas, das mich irritiert. Alles klar, Timo? Ich frage, ob du auch Eis möchtest, den kleinen Rest, der übrig ist. Ich laufe. Ich kann den Blick nicht abwenden von diesem Bild, das ich sehe. Was läuft denn da an? Keine Ahnung, ist noch Halbzeit. Ich lasse den Bildschirm nicht aus den Augen und versuche, mich auf die Worte zu konzentrieren, die aus dem Gerät dringen. Neben dem Kreuz gefunden wurde, das an die 1974 getötete Pia Lechtinen erinnert. Was Besonderes? Mach doch mal lauter, Tim. Da ist doch wieder was passiert. Auf dem Bildschirm ist ein Fahrrad zu sehen. Ein Feld. Ein Feld. Neben dem Fahrrad ein Kreuz. Furchtbar. Das Foto eines Mädchens wird eingeblendet. Etwas rieselt durch meinen Körper. Ein warmes Gefühl. Trocken. Wie Sand. Ich gehe an den zu dem Stuhl, auf dem ich gesessen habe. Er hat ja gar keine Lust mehr, Kinder zu kriegen. Die anderen stehen um den Fernseher herum und reden, aber ich höre nur Arvis Stimme, während trockener, warmer Sand durch meinen Körper rieselt. Die zweite Halbzeit, ich sehe alles ganz klar. Es ist Kaffee ein. Arvi und Pekka jubeln ein Tor. Irgendwie denkt man, in Finnland passiert sowas nicht. Was? Das Mädchen, das vermisst wird. Sinikka. In den Nachrichten. Ach, Schweine gibt es überall. Vor meinen Augen flimmert eine Zeitlupe. In den Nachrichten haben sie gesagt, dass genau an der Stelle vor 30 Jahren schon mal ein Mädchen umgebracht wurde. Vor 34 Jahren haben sie gesagt. An genau derselben Stelle. Neben dem Fahrrad stand ja das Kreuz, das noch an das tote Mädchen erinnert. Ein Gutes hat es. Vielleicht erwischen sie das Schwein jetzt. Vielleicht hat er dieses Mal etwas falsch gemacht. Das kann dasselbe gewesen sein. Nach 30 Jahren. Wer denn sonst? Sie werden diese Sinikka im selben See finden wie das Mädchen von damals. Diese Pia. Ein Flimmern vor den Augen. Ich höre die Kinder lachen und fühle mich merkwürdig leicht. Das Spiel im Fernseher nimmt kein Ende. Ich laufe ins Haus, zum Kühlschrank. Eine kalte Flasche mit Limonade, die Akku gerne trinkt. Ich trinke gierig alles in einem Zug. Und hole aus und schlage die Flasche gegen das Spülbecken. Die Flasche explodiert in meiner Hand. Durch das sehe ich, dass draußen alle aufspringen. Nichts passiert, ich kehre das auf. Mir ist eine Flasche runtergefallen. Um Gottes Willen. Nichts passiert, ich kehre das schnell auf. Nichts passiert. Nacht. Ich höre Maria mit mir langsam und regelmäßig atmen. Sie hat die Decke fest um sich geschlungen. Es sei ein schöner Abend gewesen, hat sie gesagt, kurz bevor sie eingeschlafen ist. Marietta schläft. Die Kinder. Ich habe Kopfschmerzen. Ich stehe auf und laufe in die Küche. Ich sitze unter dem Neonlicht und schließe die Augen und spüre, wie Persinen in meinem Hirn wieder zum Leben erwacht. Alles, was Persinen gewesen ist. Ich lasse es geschehen, denn es ist unvermeidbar. Persinen. Ein untersetzter, kräftiger Mann mit einem kugelrunden Gesicht und schütterem Haar. Ich hatte schon einige Monate in dem grauen Haus am Rand der Stadt gelebt, als Persinen als Hausmeister angestellt wurde und die Wohnung im Erdgeschoss bezog. Timo, wir beide, ich habe einen Blick für das, was anderen verborgen bleibt. Victor, die zugezogenen Jalousien, die Sonnenflecken am Boden, die Filme. Persinen, der Filmrollen aus einem Regal zieht. Meine Hand an meinen Schenkeln. Und Persinen lacht und ich stimme ein und fühle mich zum ersten Mal in meinem Leben frei, vollkommen frei. Ich höre mich stöhnen. Ich schwitze. Mir ist schwindelig. Papa, mir ist schlecht von dem Eis. Ich öffne die Augen. Akku steht im Türrahmen. Ich möchte aufstehen und auf ihn zugehen, aber es geht Papa, nicht. Ist ja auch schlecht von dem Eis. Ich sehe Schmerz und etwas wie Angst in seinem Gesicht. Ich möchte etwas sagen. Ich möchte... Es ist ein schöner Abend gewesen. Ein Flimmern vor den Augen. Morgen gleich nach dem Frühstück werde ich nach Turku fahren. Ich stehe im Garten und sehe den Männern bei der Arbeit zu. Eine schwache Dämmerung hat eingesetzt. Aber ich kann die Männer über das Feld hinweg gut erkennen. Sie tragen weiße Overalls und weiße Kapuzen, die ihre Gesichter verdecken. Sie arbeiten sorgfältig und beharrlich. Das Ganze wirkt ein wenig wie ein Traum. Ich fühle mich wach wie lange nicht. Sie haben etwas gefunden. Genau da, wo meine Pia vor 34 Jahren überwältigt wurde. Wenige hundert Meter von ihrem Zuhause entfernt. Ich spüre, wie kleine Klumpen Leere weich in mein Hirn herabsinken. Sie haben ein Fahrrad gefunden. Ein Mädchen ist verschwunden. Seneca. Ich verstehe es nicht, aber ich habe darauf gewartet. Wo ist Seneca? Ich möchte, dass Sie mir sagen, was passiert ist. Entschuldigen Sie, Frau Wächkers, hallo, aber ich... Meine Frau macht sich natürlich Sorgen. Wir verstehen nicht, was passiert ist. Wir stehen leider noch ganz am Anfang der... Ich möchte, dass Sie mir einfach sagen, was mit meiner Tochter passiert ist. Ist das zu viel verlangt? Ich verstehe, dass Sie... Nicht verstehen Sie! Gar nichts! Wo ist meine Tochter? Wieso wird Ihr Fahrrad neben dem Kreuz gefunden, das an dieses vor Jahren getötete Mädchen erinnert? Was hat das zu bedeuten? Wie gesagt... Am Anfang kommt 34 Jahre später derselbe Wahnsinnige und bringt unsere Tochter um, oder was? Ist das alles, was Ihnen zu dieser Sache einfällt, oder was? Heute Morgen? Ja. Heute Morgen haben wir gestritten. Seneca, du und ich. Ich weiß gar nicht mehr, warum. Weißt du es noch, Kalevi? Nein. Gut, lass uns jetzt nicht... Gestritten wegen nichts und... Jetzt ist sie weg. Mittag. Ankunft in Turku. Ich kenne den Weg. Ich biege links ab in die schmale Auffahrt zu dem Haus, in dem ich gewohnt habe. Einen Wagen sehe ich nicht. Natürlich nicht. Das war damals. Ich steige aus. Die Sonne wärmt und verursacht Gänsehaut auf dem Rücken. Alles ist anders. Eine Ewigkeit ist vergangen. Ich wende den Blick und sehe den Spielplatz. Andere Spielgeräte. Bunt und neu. Ein Motor dröhnt. Persinen sitzt auf einem knallroten Gefährt und mäht den Rasen. Gleichmäßig fährt er die Fläche ab. Sorgfältig und behutsam stutzt er auch das Gras an den Rändern. Ich fühle wieder den Sand rieseln. Langsam und stetig. Ich laufe. Hallo? Hallo? Was denn, Mann? Ich bin es. Wir kennen uns. Ja? Ich bin es. Ja, ja. Das ist ein Hammer. Timo. Lange her. Ja. Mensch. Ja, ich freue mich, dich zu sehen. Lass uns was trinken. Persinen wirkt glücklich, während er die Tür zu seiner zugezogene Jalousien. Sonnenflecken auf dem Boden. Ein Bier? Nein. Ein Pflaumenschnaps. Wie früher. Setz dich doch. Dasselbe Sofa. Wo die Leinwand gestanden hat, steht ein großer Fernseher. Neues, teures Modell. Nicht übel, was? Ganz neu. Prost. Auf unser Wiedersehen. Hätte ich nicht gedacht, dass... Du bist damals ja Hals über Kopf verschwunden. Ich dachte, wir würden uns nie wiedersehen. Unter dem Fernseher ein DVD-Player. Im Regal sorgsam aufgereihte Hüllen. Wollen wir einen Film schauen? Entschuldige. Du musst dich nicht entschuldigen. Du möchtest also keinen Film schauen? Nein. Das stimmt, nein. Nein, ich möchte dich etwas fragen. Warum? Warum? Was? Warum hast du das gemacht? Warum habe ich was gemacht? Das Mädchen, das verschwunden ist. Genau da, wo wir damals... Ach, das meinst du? Warum hast du das gemacht, du Sau? Ich habe nichts gemacht. Ich habe damit nichts zu tun. Ich habe es überhaupt nur durch Zufall erfahren. Ich sehe selten Nachrichten. Ich interessiere mich nicht für den ganzen Scheiß, der passiert. Nach Hause fahren. Zu Menschen, die mein Leben sind. Ich habe Besseres zu tun. Marietta und die Kinder. Marietta macht einen Spaziergang. Die Kinder fahren im Ruderboot. Laura rudert. Und hält eine Hand ins Wasser. Verstehst du? Ich habe nichts damit zu tun. Nicht. Ich bin gar nicht auf die Idee gekommen, dass du... Es ist einfach ein Zufall. Ja, ein Zufall. Irgendwas ist passiert. Wir haben nichts damit zu tun und es interessiert uns nicht. Verstehst du? Timo, was wir gemacht haben, ist eine Ewigkeit her. Verstehst du? Was wir gemacht haben. Das ist doch vorbei. Vorbei. Aus und vorbei. Nichts passiert, nichts, nichts. Persinen lächelt und wirkt freundlich. Timo, schön, dich wiederzusehen. Nimm doch einen von den Schokoladenkeksen. Freundlicher alter Hausmeister. Wie geht's dir denn heute? Hast du Familie oder sowas? Akku hält eine Hand ins Wasser und fragt Laura, ob er auch mal rudern darf. Ich habe oft an dich gedacht. Ich werde jetzt gehen. Immer auf Achse, was? Aber eins noch. Nicht bewegen. Du hattest doch diesen einen Film, deinen Lieblingsfilm. Mit dem Mädchen, das dir so gut gefallen hat. Die Schmale mit den dunklen Haaren. In dem Film ist sie mit zwei Männern zugange. Mutter mal auf der Schulter. Erinnerst du dich? Warte mal! Persinen sucht schon, er möchte keine Antwort hören. Er wird fündig. Und kommt mit einer Hülle auf mich zu. Ich habe den doch tatsächlich noch auf die DVD bringen können. Habe ihn einfach nochmal mit einer neuen Kamera abgefilmt. Die Qualität ist sogar ganz gut. Und vor allem das Mädchen. Ich schenke dir. Eine weiße neutrale Hülle. Am Rand einige Buchstaben. Kategorisierungen, die nur Persinnen versteht. Nimm schon. Und komm vorbei. Wann immer du willst. Ich laufe an der sorgfältig gemähten Rasenfläche entlang zu meinem Wagen. Ich werde Marietta anrufen, Bescheid sagen, dass ich gut angekommen bin. Ein gutes Gespräch geführt habe. Über Reihenhäuser. Ein wichtiger, beruflicher Termin. Alles bestens. Ich lege die Hülle auf den Beifahrersitz und starte den Wagen. Trotz umfangreicher Ermittlungen gibt es noch keine Spur von der 14-jährigen Sinica. Das Fahrrad des Mädchens wurde gestern an der E12 zwischen Nantari und Turku neben einem Kreuz gefunden, das an die 1974 getötete Pia Lehtinen erinnert. Ein Polizeisprecher teilte mit, dass der See, in dem damals die Leiche Pias gefunden wurde, erfolglos abgesucht wurde. Die Suche nach Sinica wurde inzwischen auf die umliegenden Wälder ausgedehnt. Ich sitze in einem Hotelzimmer auf einem Stuhl und sehe durch das Fenster die Stadt in der Abendsonne liegen. Auf dem Notebook und die DVD. Ich lege die DVD ins Laufwerk ein und höre das surrende Geräusch funktionierender Technik. Ein Fenster, das sich öffnet. Der sich drücken lässt. Eine kleine, schwarzhaarige zwischen zwei Männern. Das Bild ein wenig unscharf und verwackelt. Ich hole Toilettenpapier aus dem Badezimmer. Später sitze ich lange auf dem Bett und warte darauf, dass sich das Bild, das ich gesehen habe, im selben Nichts verliert, aus dem es gekommen ist. Und spüre den süßen, fruchtigen Geschmack auf der Zunge. Ohne den Schnaps sind die Schokoladenkekse nur die Hälfte wert. Das habe ich Timo immer gesagt. Aber er ist hier etwas eigen. Ich schenke nach und lasse meine Augen auf den flimmernden Bildern ruhen. 5 Männer und 2 Mädchen. Ich denke an Timo. Ich habe nicht geglaubt, ihn wiederzusehen. Nach all den Jahren. Es ist schön, dass er zurückgekehrt ist. Ich wünschte, wir würden uns in Zukunft häufiger sehen. Heute, wenn ich daran denke, an das, was uns vor langer Zeit passiert ist, kann ich nichts erkennen. Beim besten Willen nicht. Ich spüre nur etwas Warmes, eine Art warmer Welle, die sich über mich ergießt und alles begräbt, was gewesen ist. Und die Mädchen knien mit gesenkten Köpfen vor den Männern. Und die Szene ist gleich zu Ende. Und ich spüre schon den stechenden Schmerz zwischen den Beinen und den Beginn der Entspannung. Ich fühle mich erschöpft und ein wenig schwindelig. Gerne würde ich noch sitzen bleiben, aber ich muss noch einmal den Sprinkler verrücken. Und danach werde ich zum letzten Mal für heute das neue Beet am Rand des Parkplatzes gießen. Sonst wird daraus nie etwas werden. 8:45. Blumen am Parkplatz gießen. Ich nehme in meinem Notizbuch, bevor ich nach draußen gehe. Calvi? Ja? Sag mir, dass unsere Sinica zurückkommt. Ruth, ich... Sag es! Ruth, lass uns versuchen... Du sollst es einfach nur sagen. Es bedeutet nichts. Du sollst nur sagen, dass Sinica zurückkommen wird. Dass sie finden werden und dass das alles wieder so sein wird wie früher. müssen versuchen. Jetzt. Was ist denn er, verdammt? Nacht. Hinter dem Fenster hat eine schwache Dämmerung eingesetzt. Ein wenig blau und ein wenig rosa. Die nachtlosen Nächte. Ich wünsche mir einen tiefen, dunklen Winter. Und einen Schlaf. Und einen Traum. Einen Traum von einer Flut, die alles wegschwemmt. Den ganzen Mist. Den ganzen Dreck, der mich nicht mehr interessiert. Marietta und die Kinder schlafen. Ich spüre es. Gleich morgen früh werde ich bei Marietta anrufen. Ich sitze auf dem Bett. Draußen scheint die Nachtsonne. Das Kissen, auf das mein Kopf gleitet, fühlt sich weich und kühl an. Hinter meiner Stirn hängt Schmerz und ein ganz bestimmter Gedanke Persinnen betreffend. Nach zweitägigen Ermittlungen gibt es weiterhin keine Spur von der 14-jährigen Seneca, die seit dem 29. Juni vermisst wird. Das Fahrrad des Mädchens wurde neben dem gefunden, das an die 1974 getötete Pia Lechtinen erinnert. Die Polizei bittet unter folgender Nummer um Hinweise, die zur Auffindung des vermissten Mädchens beitragen können. 0203 Persinnen. Netter alter Hausmeister. Wie viele Menschen mag Persinnen vergewaltigt und getötet haben? In all den Jahren. So viele Jahre. Zurückkommen, um alles vorzufinden, wie es war. Ich stehe in Sichtweite des grauen Betonklotzes auf einer Anhöhe. Persinnens Wohnung zwischen Bäumen. Das Fenster, die zugezogenen Jalousien, der Spielplatz, Kinder, ein Junge und zwei Mädchen. Die Mädchen rutschen, der Junge schaukelt. Wie wahnsinnig. Immer höher. Bis ich sicher bin, dass er sich jeden Moment überschlagen wird. Aber das ist unmöglich. Das habe ich selbst als Kind gelernt. Wie sehr man sich auch anstrengt, man wird sich auf einer Schaukel niemals überschlagen können. Persinnen tritt ins Freie und streckt sich. Er trottet den Weg entlang und verschwindet in Richtung des Supermarktes. Warten. Auf Persinnens Rückkehr warten. Eine Frage. Eine Antwort erhalten. Wir sehen uns nicht wieder, werde ich am Ende sagen. Ich rufe Marietta an. Sie ist mit Akku im Kino gewesen. Dir wird nichts geschehen. Der Film war viel zu brutal für einen Achtjährigen. Gar nicht. Das ist die Hexe aus dem Film. Von der werde ich träumen. Ich hab den kleinen Akku gern. Nimm doch Akku mal das Telefon weg. Papa hat Angst vor Hexen. Jetzt ist er beleidigt. Es tut mir leid. Gib ihn mir nochmal. Er will nicht mehr. War die Hexe in dem Film wirklich so schlimm? Nicht nur die Hexe, das war ein einziges Gruselkabinett mit Blutfontänen und allem drum und dran. Was ist denn das eigentlich für ein komischer Termin, den du da hast? Wieso komisch? Weißt du denn jetzt, ob du morgen heimkommst? Nein, vielleicht übermorgen. Glaub bloß nicht, dass du mir so leicht davonkommst, du kleines Bübchen. Ich rufe am Abend nochmal an. Bis dann. Für einige Augenblicke fühlt sich alles normal an. Nach Hause fahren, Marietta überraschen und die Kinder. Plötzlich in der Tür stehen, Akkus Gesicht sehen, während er die Hexe imitiert. Marietta atmen hören, wach liegen, schlafen, träumen. Persinnen kehrt zurück. Er hält in jeder Hand eine weiße Plastiktüte. Milch, Zucker, Eier, Pflaumenschnaps. Eine Weile bei Persinnen sitzen. Im Schatten. Alte Filme schauen. Persinnen eine allerletzte Frage stellen. Mich verabschieden. Der Junge schaukelt. Der Junge beachtet mich, wenn ich ein Jackett im Gras ablege und mich neben ihn auf die zweite Schaukel setze. Wollen wir jetzt mal sehen, wer höher kommt? Was? Komm, schieb mich an. Komm schon. Wenn Sie unbedingt wollen. Ich spüre ein Stechen und Reißen und die Möglichkeit eines Überschlags. Und Pia Lehtinen fährt weiter. Ich steige aus dem roten Kleinwagen, sehe ihr nach und spüre Sonne auf der Stirn. Als es soweit ist, lasse ich los. Der Aufprall fühlt sich weich an. Ach du Scheiße, Entschuldigung. Halt so mit. Ich richte mich auf, nehme mein Jackett und gehe über den frisch gemähten Rasen auf die Bäume zu. Schritt für Schritt. Ich kenne den Weg. Was eigentlich nicht sein kann, es ist unmöglich, denn ich bin ihn nur einmal gefahren und ich saß auf dem Beifahrersitz. Wie ein Schlafwandler fahren. Träume gibt es nicht. Das Kreuz wirkt klein und schmal. Das Feld blüht gelb, so gelb wie damals. Identisch. Ich fahre daran langsam, nicht schnell. Auf dem Boden Fetzen von Papier, Reste eines Absperrbandes. Neben dem Kreuz liegen Blumen. Akku, der eine Hexe imitiert. Im August wird sie 14. Wie die Zeit vergeht. Persinen, ein netter alter Hausmeister. Den Lenker des Fahrrads habe ich gerade gebogen. Häuser in der Ferne, halb verdeckt hinter dem Feld. Ein Hitzeschwall. Schüttelfrost. Ich hätte gerne die Nummer von Elina Lehtinen in Turku. Die Männer in den weißen Overalls und die Übertragungswagen der Fernsehsender sind verschwunden. Pias Kreuz steht allein vor dem Feld. Aus der Entfernung sieht es klein aus. So klein, als würde es nichts bedeuten. Vor dem Haus steht ein silbernes Auto unter der Sonne. Der Mann darin sitzt wie versteinert. Steigt schließlich aus und kommt auf mich zu. Er hält den Kopf gesenkt. Deshalb sieht er mich nicht hinter der Fensterscheibe. Gleich wird er klingeln. Ich gehe, um zu öffnen. Ja, bitte? Nichts. Gar nichts. Kann ich Ihnen helfen? Akku. Wie Akku mich angesehen hat in der Nacht am See. Kann ich... Entschuldigen Sie die Störung. Sagen Sie, das Haus nebenan, wissen Sie zufällig, ob es im Verkauf steht? Zum Verkauf? Nein. Es sieht aus, als würde es leer stehen. Die Familie ist im Urlaub, aber... Entschuldigung. Sie wundern sich vermutlich darüber, dass ich so direkt nachfrage. Ich suche nämlich ein Haus für mich und meine Familie hier in dieser Siedlung. Wir ziehen demnächst aus Helsinki hierher und... Na, ich dachte... Möchten Sie einen Tee? Ein... Oder lieber ein kaltes Getränk bei der Hitze? Kommen Sie doch. Ja, sehr gerne. Ich danke Ihnen. Ich folge ihr in den Schatten des Hauses. Sie geht, um Getränke zu holen. Das Wohnzimmer führt in einen kleinen Garten hinaus. Laura rudert und Akku hält eine Hand ins Wasser. Ich spüre es, wie es sich anfühlt. Es ist kalt und kribbelt auf der Haut. Ich wende den Blick ab und sehe in die lachenden Augen von Pia Lehtinen. Ein lautes Lachen. Nur ein wenig lauter noch. Dann werde ich es hören können. Wir können auf die Terrasse gehen, wenn Sie mögen. Ist das Ihre Tochter? Nichts. Alles Energie. Ich meine auf dem Foto hier. Ja, Ich habe auch zwei Kinder. Ein Stück Blaubeerkuchen? Sehr gern. Sie sieht nett aus. Selbst gebacken. Meine sind 8 und 13. Ein Junge und ein Mädchen. Ein Glas Johannisbeersaft? Akku und Laura. Auch der ist selbst gemacht. Aha. Die Beeren wachsen hier im Garten. Und wie heißt Ihre Tochter? Pia. Pia. Das ist ein schöner Name. Und Sie suchen also ein Haus hier in der Gegend? Akku spürt ein kühles Kribbeln auf der Haut. Wann werden Sie denn herziehen? Ich verändere mich beruflich. In 2-3 Monaten, denke ich, könnte es konkret werden. Wissen Sie denn, ob in der Nähe ein Objekt zum Verkauf steht? Leider nicht. Aber ich kann mich für Sie umhören, wenn Sie möchten. Ja, gern, das wäre nett. Ja, wäre wirklich sehr nett, wenn Sie sich umhören würden. Der Kuchen ist sehr gut. Danke. Akku steht auf und springt kopfüber ins Wasser. Hier. Meine Karte. Für den Fall, dass sich etwas ergeben sollte. Es wäre wirklich schön. Mir gefällt es hier. Sicher würde es auch meiner Frau und meinen Kindern gefallen. Sicher. Hat denn Ihre Tochter... Ich dachte gerade... Vielleicht ist mein Sohn etwa im selben Alter wie die Kinder ihrer... Meine Tochter hat keine Kinder. Sie ist tot. Das tut mir sehr leid. Es ist sehr lange her. Dennoch, es tut mir leid. Ich wollte nicht... Ja. Ich muss dann los. Sie haben ja meine Karte. Akku taucht und Pia lacht lautlos. Und Pias Mutter schließt die Tür. Ich höre, wie sie einrastet. Und Akku taucht auf und atmet tief ein und tief aus, weil er so lange die Luft angehalten hat. Ich steige in den Wagen. Ich stelle mir vor, nach Hause zu fahren und fahre stattdessen eine Strecke, die ich lange nicht gefahren bin und dennoch kenne. Ich sehe durch das geöffnete Fenster den Wind über das Feld streichen. Ob das Haus leer stehe, hat der Mann gefragt. Er hat recht gehabt, das Haus steht leer. Maria, meine Nachbarin, ist im Pflegeheim aus dem Bett gefallen und gestorben. Tori, ihren Mann, habe ich lange nicht gesehen. Demnächst wird die Beerdigung sein. Ich denke an Maria und Tori, die hier schon gelebt haben, als Pia geboren wurde. An Pias Geburtstagen haben sie immer ein Geschenk vorbeigebracht. Ich warte darauf, etwas zu empfinden, aber ich fühle nichts. Und ich denke an Maria und daran, dass sie gestorben ist. Und zwei Namen geistern durch meine Gedanken. Zwei Menschen, die ich nicht kenne. Das vielleicht. Ein vages Empfinden von Traurigkeit. Ich habe schon vergessen, wie der Mann ausgesehen hat. Silberner Sportwagen, heller als die Sonne. Und eine Visitenkarte. Kühl und glatt liegt sie in der Hand. Timo Corvinsuo. Immobilien. Ich gehe und hole eine andere Visitenkarte, die ebenso glatt in der Hand liegt. Ketola. Ermittlungsbeamter. Er ist hier gewesen, Ketola. Wer? Sie meinen... Der Mann, der meine Tochter getötet hat. Sind Sie da ganz... Ich kenne seinen Namen. Das Beste wird sein, wenn ich zu Ihnen komme. Ich kenne seinen Namen. Seine Kinder heißen Akku und Laura. Elina Lehtinen. Eine Frau mit großem Lebenswillen. Und einem stillen Schmerz in den Augen, den ich aufgesogen habe. Akku hält eine Hand ins Wasser. Laura liegt in der Sonne. Pia lacht lautlos. Ich kenne das hier, hat Persinen gesagt, hat den Wagen scharf abgebremst, ist rausgesprungen, hat den Kofferraum geöffnet. Ich habe Persinen zugesehen und nichts Bestimmtes gedacht, nur dass es ein schöner See ist und dass Persinen die Ruhe stört. Daran erinnere ich mich jetzt. Es ist nicht lange her. Es sind schon 34 Jahre. Damals ist alles still gewesen. Nur dieses eine Geräusch habe ich wahrgenommen. Das Geräusch, das Persinen verursacht hat, als er den leblosen Körper über den Sand und den Schotter ans Wasser geschleift hat. Ich gehe in die Hocke und halte eine Hand ins Wasser. Wie Akku. Ich fühle, was Akku fühlt. Jetzt in diesem Moment. Und es fühlt sich leicht an. Ich nehme das Handy aus meiner Hosentasche. Die Stimme klingt nah und laut. Ich drehe mich um, weil ich plötzlich denke, dass sie hinter mir stehen muss. Am Wagen, dessen silberner Lack unter dem Gewicht der Sonne langsam zu schmelzen beginnt. Wo bist du jetzt? Geht die Sache da voran? Ich bin am See. Am See? Ja. Am See. Ziemlich schöner See. Was denn für ein See? Ich denke, du siehst dir diese Reihenhaussiedlung an. Ja, ich muss jetzt Schluss machen. Sag Akko und Laura. Wann kommst du denn nach Hause? Bald, heute. Gut. Pekka hat auch schon nach dir gefragt. Der kommt schon zurecht. Sag Akko und Laura, dass sie die Besten sind. Na, das werden sie gerne hören. Dann bis heute Abend. Wir freuen uns. Marietta, Akku, Laura, Elina. Ich werde alle miteinander bekannt machen. Akku und Laura werden Elina mögen. Und Elina wird doch noch ihre Familie bekommen. Wir werden wirklich dorthin ziehen. Wir werden auf Umzugskartons sitzen und Blaubeerkuchen essen. Und Elina wird von Pia erzählen. Ein verlassener See. Ein Geheimtipp. Nur Persinen weiß davon. Und das Pärchen auf der anderen Seite. Ein unnatürlich lauter, mit hoher Stimme ausgestoßener Ton. In unmittelbarer Nähe. Über mir. In mir. Um mich herum. Ich spüre, dass meine Lippen nur noch ein wenig zittern. Dann kommen sie ganz zur Ruhe. Und der Ton verklingt. Polizeizentrale Turku. Hören Sie mich. Beruhigen Sie sich. Was wollen Sie melden? Da ist ein Auto in den See gefahren. Ach du große Scheiße, Sie müssen sofort herkommen, hallo? Beruhigen Sie sich. Wo sind Sie? Verstehen Sie nicht, da ist gerade ein Spinner in den See gefahren. Mit einem Sportwagen. Der ist einfach in seinen Wagen gestiegen und über den Steg ins Wasser gerollt. Und jetzt geht das Auto unter. Verdammt! Wo sind Sie? An dem See, an dem der immer durch die Nachrichten geht. Wie ist Ihr Name? Sind Sie bescheuert? Hier ist gerade ein Mann ins Wasser gefahren. Wir schicken eine Streife. Bleiben Sie bitte vor Ort. Akku taucht. Laura liegt in der Sonne. Pia lacht lautlos. Nicht atmen, sagt Marietta. Nicht atmen jetzt. Ich will nicht. Ich will nicht. Eine dramatische Wendung vermeldet die Polizei im Fall der vermissten Seneca. Timo K., ein Immobilienmakler aus Helsinki, soll ersten Erkenntnissen zufolge im Zusammenhang stehen mit der Tötung Pia Lehtinens im Jahr 1974, sowie auch mit dem Verschwinden der 14-jährigen Seneca vor wenigen Tagen. Der Mann kam heute im Yuki-See, in dem 1974 die Leiche Pias gefunden wurde, zu Tode. Die Polizei geht auf Basis von Zeugenaussagen von Selbstmord aus. Bei einer Durchsuchung des Wohnhauses in Helsinki fanden die Ermittler gestern Abend kinderpornografische Inhalte auf der Computerfestplatte des Mannes. Bei uns im Studio ist Antti Saraswuo, Professor für Psychologie an der Universität in Tampere. Guten Morgen. Guten Morgen. Professor Saraswuo, die Frage, die im Raum steht, ist sicher die nach Seneca. Ist es vor dem Hintergrund der jüngsten Ereignisse überhaupt denkbar, dass sie noch lebt? Das ist schwer zu beantworten. Ich hoffe, wie alle anderen, dass Seneca wohlbehalten gefunden wird. Würde man eine Wahrscheinlichkeit benennen wollen, müsste man aber sicher die Möglichkeit in Betracht ziehen, dass der Täter Seneca ebenso wie damals Pia Lehtinen getötet hat. Vermutlich sogar zeitnah zu der Überwältigung des Opfers. Ich hoffe das Gegenteil und fürchte dennoch, dass man in den nächsten Tagen oder Wochen Senecas Leiche finden wird. Danke für Ihre Einschätzung, Antti Saraswuo. Wir sprechen gleich über den in Verdacht stehenden Immobilienmakler, gehen aber zunächst nach Turku. Kalevi? Gut. Was ist? Schlaf weiter. Ich weiß wieder, worüber die beiden gestritten haben. Kalevi und Seneca. Es waren die kurzen Haare, die sich Seneca hat schneiden lassen. Und Kalevi war verärgert und hat gesagt, dass es eine Jungenfrisur sei. Und Seneca hat gesagt, dass es ihn nichts angehe, nicht das Geringste. Und Kalevi hat geschrien und ich habe gesagt, dass Kalevi recht hat. Ich weiß nicht mehr, warum. Ich stehe auf und gehe hinunter in die Küche. Ich koche Wasser. Ich habe Durst auf einen Tee. Auf einen Kamillentee. Wenn man krank ist, lindert Kamillentee die Schmerzen. Der Dampf des heißen Wassers dringt bis in mein Gesicht. Ich sehe aus dem Fenster. Draußen auf der Treppe sitzt Seneca. Nicht sie natürlich. Ich trete an das Fenster heran. Das Mädchen blickt in Richtung der Straße und ich hoffe, dass es sich nicht umdrehen wird. Das Mädchen sieht Seneca sehr ähnlich. Ich werde es wegschicken müssen. Es geht nicht, dass da ein Mädchen sitzt, das Seneca so ähnlich sieht. Ich werde es dem Mädchen sagen, ganz ruhig. Werde ich das Mädchen bitten, zu gehen. Ich öffne die Haustür und will sie gleich wieder schließen, weil ich nicht atmen kann und fürchte, nicht sprechen zu können. Das Mädchen dreht sich um. Ich bin wieder da, Mama. Die Frisur. Schöne Frisur. Mama? Der Schmerz in meiner Kehle breitet sich aus. Nach oben in die Wangen, nach unten in die Brust. Ich gehe rückwärts, Schritt für Schritt. Mama! Ich taste nach dem Treppengeländer. Ich kann mich daran festhalten. Ich höre Kalevis Stimme. Was ist denn? Ich spüre, wie sich in meinem Hals, in meiner Kehle etwas sammelt. Kalevi nimmt und dann sieht er das Mädchen in der Tür. Seneca. Jetzt spüre ich, wie sich der Schrei in meiner Kehle langsam nach oben bewegt. Seneca. Ach, das wird also vorübergehen. Seneca. Ich spüre Kalevis Tränen auf meinen Handflächen. Alles andere wird warten müssen. Denn das Leben, das eigentliche Leben, hat gerade erst begonnen. Es klingt ein wenig wie die Inszenierung eines Leinwanddramas. Ein Mädchen in der beginnenden Pubertät, der alltägliche Zoff mit den Eltern, der Frust in der Schule. Irgendwann hat das Mädchen eine Idee, eine teuflische Idee, die seinen Eltern den Albtraum ihres Lebens bereiten wird. Sie muss nur verschwinden. Sie muss nur von allen für tot gehalten werden, genau wie die kleine Pia. Das an Pia erinnert, fährt das Mädchen jeden Morgen auf dem Weg zur Schule vorbei. Das Mädchen setzt ihre Idee in die Tat um. Sie inszeniert ihr Verschwinden, ihren Tod. Kompromisslos, wie vielleicht nur Kinder das manchmal tun können. Jetzt ist Seneca, die ganz Finnland in den vergangenen Tagen in Atem gehalten hat, zurückgekehrt. Wohlbehalten und kerngesund. Sie hat gemeinsam mit einer Freundin in einem Zelt im Wald übernachtet. Ein Abenteuer ist es gewesen, mehr nicht. Die Polizeibehörden kündigen ein Nachspiel an. Immerhin hat die 14-Jährige eine landesweite Ermittlung ausgelöst. und doch klingen die erbosten Stimmen recht leise und mischen sich fast mit Begeisterung. Denn das vorübergehende Verschwinden Sinikas hat offensichtlich entscheidend zur Klärung eines lange ungelösten Mordfalles beigetragen. Der Mann, der Pia Lehtinen getötet hat, gilt 34 Jahre nach seiner Tat als überführt. Timo K., erfolgreicher Immobilienmakler in Helsinki, Familienvater, hat den Freitod gewählt und in dem See gefunden, in dem er im Sommer 1974 Pias Leiche versenkte. Am bizarren Ende einer aufsehenerregenden Geschichte steht die späte Sühne eines Mörders. 5:45 Uhr. Den Rhein 86 mähen. Ich notiere den Termin in meinem Notizbuch, bevor ich nach draußen gehe. Die Sonne scheint warm. Die alte Kononen aus der 89 ordnet die Wäsche auf ihrem Balkon und wendet absichtlich den Blick ab, als sie mich sieht. Obwohl ich die Scharniere der Schaukel längst geölt habe. Kein Laut ist mehr zu hören, wenn die Kinder schaukeln. Wie jetzt gerade der kleine Junge, der mir etwas zuruft. Gleich spring ich! Naja, mach nur. Und dann? Das ist nichts mehr für mich. Bei meinem Alter. Timo ist zurückgekehrt. Wie es ihm wohl geht. Es ist eine merkwürdige Begegnung gewesen. Wie lange ist es her? Ich habe es in meinem Notizbuch notiert. Ich mag Timo. Habe ihn immer gemocht. Zur Zeit, als ich mir Sorgen gemacht habe. Damals nach Timos Verschwinden und dieser schlimmen Sache, die Timo und mir passiert ist. Ich frage mich, ob Timo das überhaupt weiß. Ob Timo weiß, dass ich ihn wirklich gern habe. Sehr gern sogar. Oder ob Timo mich vielleicht in einem ganz falschen Licht sieht. Ich habe das Gefühl, dass Timo dieses Mal nicht zurückkehren wird. Aber vielleicht täusche ich mich. Das haben Sie ja gut hinbekommen. Die Schaukel gibt keinen Ton mehr von sich. Danke, danke. Ich sehe auf die Uhr. 5:45 Uhr. Sprinkler am Parkplatz. Ein Lob von der alten Kunden. Ich fühle ein Lächeln auf meinem Gesicht, während ich ins Dunkel meiner Wohnung trete. Das Schweigen. Hörspiel von Jan Costin Wagner nach seinem gleichnamigen Roman.